Körper, hörbar. Lebensgeschichten und Musik von Frauen zwischen den Kulturen. El canto alegre del que espera un nuevo día. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Guten Abend. Herzlich willkommen zur Hörbar. Schön, dass Sie da sind. Ich bin Claudia Wegener, auch bekannt als Radio Continental Drift. Und ich bin nicht allein heute. Wir sind eine Gruppe von Frauen aus ca. 20 verschiedenen Ländern und Kulturen. Wir leben in Hamm und wir alle haben über die letzten 4 Jahre unsere Lebensgeschichte in Audio aufgezeichnet und online veröffentlicht. Warum? Ja, genau davon wollen wir heute mal ein bisschen berichten. Ich danke dem Leben, denn es gab mir so vieles. Gracias a la vida, quien me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Die Sängerin ist Isabel Liptai. Auch sie hat ihre Lebensgeschichte für uns erzählt. Anfang der 80er Jahre floh sie aus Chiles Diktatur und kam nach Deutschland. Isabel erzählte uns auch, wie und warum die berühmte Melodie Beethovens während der Diktatur bei Demonstrationen gesungen wurde. Danke für deine schöne, weibliche Fassung der Ode an die Freude, liebe Isabel. Wir haben mit Freude ein kleines Zitat daraus in die Jingle zu unserer Sendung geflochten. Danke auch an Natalia aus Moldau fürs Sprechen des Jingle-Textes. Körper, hörbar. Lebensgeschichten und Musik von Frauen zwischen den Kulturen. El canto alegre del que espera un nuevo día. Dies ist unsere erste eigene Sendung. Ralf hatte uns beim Stammtisch schon mal vorgestellt. Danke, Ralf. Und danke, Radio Runde Hamm, dass ihr uns ein Plätzchen on-air für die Hörbar einräumt. In dieser Sendung wollen wir uns selbst vorstellen. Das ist gar nicht so einfach, denn wir sind viele und sehr vielfältig. Hört mal selbst. Hallo, ich heiße Mariam und ich komme aus Afghanistan. Hallo, ich bin Sarah, ich komme aus dem Iran. Ich bin die Felicitas. Ich habe 3 Kinder. My name is Marian Goshuta and I come from Kenya. Ja, my name is William Mutale. I was born in Binga, Zimbabwe. Мене звати Ольга. Hello, my name is Julia. I am from Ukraine, as you hear. Ja, ich heiße Valentina Skilka. Bin in Russland geboren. Nevim Saide, also Surima. Ich heiße Rohif, bin 12 Jahre alt und komme aus Syrien. Ich heiße Noura, ich komme aus dem Irak. Ich bin verheiratet und ich habe 3 Kinder. Ja, und ich bin Meryem. Ich bin auch seit 9 Jahren in Deutschland. Ich habe 2 Geschwister und eine wunderbare Mutter. Also ich bin aus Syrien. Ich bin 2015 nach Deutschland geflüchtet, aufgrund von Krieg. Ich bin Kurdin, bin seit 2 Jahren in Hamm. Ich heiße Reni Akislam. Ich arbeite als Lehrerin. Hallo, mein Name ist Atefi. Ich komme aus Afghanistan. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Melina Vélez-Clemente. Ich komme aus Mexiko. Ich bin die Isabel Liptai Velic. Liptai ist mein Vater gewesen, Velic meine Mutter. Ich bin Sibel Alpeso, bin 23 Jahre alt, komme aus dem Irak. Schön, dass ihr da seid. Dann sage ich auch auf Spanisch Bienvenidas. Ich bin Manal, ich bin Palästinenserin, aber ich bin im Syrien geboren und bin ich seit fast 8 Jahren in Deutschland. Ja, was willst du noch wissen? Ja, was willst du noch wissen? Das Lied Clandestino, hier in der Interpretation mit Isabel und Contraviento, besingt die Sorgen derer, die sich ohne Papiere durchschlagen müssen.